Ende der 1960er Jahre waren es die Nacktbilder und das Paarungsverhalten der Kommune 1 Bewohner, die medienwirksam gegen die Monogamie und die damals gängige Sexualmoral rebellierten. Heute sind es die Feuchtgebiete in der Literatur und die im Internet verkehrenden Vertreter der sogenannten Generation Porno, die die Schamgrenzen ausloten oder gar überschreiten. Ist die Geschichte also eine Geschichte der fortschreitenden Enthemmung? Empfindungen der Scham sind in hohem Maß abhängig vom kulturellen Raum, von Prägungen der Religion und des Zeitalters. Ihr Anlass trennt einzelne Menschen, ganze Epochen und Gesellschaften voneinander, und nichts macht den Ablauf der Zeit anschaulicher als der Wandel jener Übereinkunft hinsichtlich des Gebotenen oder Erlaubten, welche wir Kultur nennen. Dieser Wandel nährt den stets naheliegenden Verdacht, die jeweils eigene Epoche sei besonders schamlos. Schreibt der Journalist, Autor und Präsident der Freien Akademie der Künste in Hamburg, Ulrich Greiner, in seinem Buch Schamverlust – Vom Wandel der Gefühlskultur. Doch die Geschichte, so Greiner, sei keine der fortschreitenden Enthemmung. Dagegen sprechen die vielen Kontrollmechanismen, die unsere Zeit in hohem Maß bestimmen. Aber immer sei es das zweifelhafte Privileg der Älteren gewesen, den Verfall der Sitten wahrzunehmen. Die Entstehung neuer Sitten zu erkennen, sei weitaus schwieriger. Genau darum bemüht sich rückblickend die Bonner Ausstellung Schamlos – Sexualmoral im Wandel. Sie greift beispielhaft die langfristigen Entwicklungslinien von 1945 bis heute auf, die Vorgeschichte und Nachwirkungen der 68er-Generation. Dr. Cornelia Lobmeier, Historikerin am Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig und Kuratorin der Ausstellung. Natürlich hatte vor allen Dingen die katholische Kirche großen Einfluss genommen auf Politik, Gesetzgebung und hat versucht, eine traditionelle Sexualmoral dann das Wort zu reden, in dem also die voreheliche Keuschheit gepredigt wurde und die eheliche Treue. Tatsächlich aber ist auch hier wieder der Unterschied zwischen dem propagierten und der gelebten Praxis. Und da war es auch abgesprochen, wenn ich schwanger werde, dass ich hatte Geld gespart, wird halt früher geheiratet. Über Liebe und Sexualität schweben immer noch die anerzogenen Hemmungen und als größte Bedrohung die Angst vor der ungewollten Schwangerschaft. Abtreibung ist verboten und ein Kind ohne Ehemann eine Schande. Es war also so, dass man trotz Geächtung von vorehelichem Geschlechtsverkehr natürlich viele Paare bereits vor der Ehe sexuelle Kontakte hatten. Das wird auch in Umfragen des Ansbach-Instituts aus den 50er und 60er Jahren immer wieder deutlich. Und dafür spricht auch die große Zahl von sogenannten Muss-Ehen und nicht zuletzt auch die hohe Zahl von damals noch illegalen Schwangerschaftsabbrüchen ist hier zu beachten. Die lag Schätzungen zufolge bei einer 500.000 pro Jahr. Und rund 10.000 Frauen starben jährlich an den Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs. Die Einführung der Antibabypille wurde dann schließlich ein wichtiger Meilenstein für die Selbstbestimmung der Frau und die Geschichte der Frauenbewegung. Der langjährige Streit um den Paragraphen 218, um eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, war, und auch das lehrt die Ausstellung, vor allem ein bundesrepublikanisches Phänomen. Auch in der DDR wurde Mitte der 60er Jahre die Wunschkindpille eingeführt. Erstaunlich ist zum Beispiel auch, dass die DDR bereits 1972 den Paragraphen 218, den sogenannten Abtreibungsparagraphen, reformierte und dort die Fristenlösung einführte. Aber anders als in der Bundesrepublik zum Beispiel war es kein Ergebnis einer langen gesellschaftlichen Diskussion und Forderung von Frauenverbänden oder der sogenannten neuen Frauenbewegung, sondern da kam es relativ unerwartet und als Gesetzesvorschlag in die Volkskammer ein. Interessant ist auch, dass es das einzige Gesetz während der SED-Diktatur war, wo es bei der Volkskammerabstimmung auch Gegenstimmen gab. Zu der Zeit war im Westen der Republik nicht nur der Schwangerschaftsabbruch noch strafbar, auch wer nicht verheirateten Paaren Obhut gab, bekam Probleme. Da war es ja nicht möglich bei ihm oder bei mir. Das war damals nicht, dass man da beim anderen übernachtet hat. In Gottes freie Natur ist es dann einmal passiert. Zu der Zeit gibt es noch den Kuppeleiparagraphen. Und hinter Glas sieht man den Strafbefehl gegen eine Wirtin, die einem unverheirateten Paar die Übernachtung ermöglicht hatte. Bis 1973 war Kuppelei strafbar und wurde mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren geahndet. Es ist nicht das einzige Gesetz, über das man in der Ausstellung staunt. Auch die Schubkästen, die einzelne Klischees und Begriffe aufgreifen, bringen Erhellendes zutage. Etwa über das sogenannte Kranzgeld. Das Kranzgeld ist so der landläufige Name für einen Anspruch auf Entschädigung, wenn nach versprochener Heirat der Geschlechtsverkehr vollzogen wurde, die Heirat aber nicht zustande kam. Also quasi eine Entschädigung für die verlorene Unschuld. Das nannte man Kranzgeld. Das konnte man bis 1998 einklagen in der Bundesrepublik. In der DDR war es schon in den 50er Jahren aufgehoben worden, dieser Paragraph. Und das hat eben auch den Namen daher, dass der Myrtenkranz bei der Hochzeit ja auch die Unschuld anzeigen sollte. Und eine Braut, die Unschuld verloren hatte, die galt ja als minderwertig. Und dafür hatte sie Anspruch auf einen Wertausgleich. Auswüchse eines florierenden Erotikmarktes findet man in der Ausstellungsabteilung Sex Sells. Nach der Lockerung des Pornografieverbotes sah es dann eben so aus, dass die Zeitungskioske gepflastert waren mit entsprechenden Zeitschriftencovern. Und es ist eben tatsächlich so, dass in den 70er Jahren das enorm zunahm, nackte Haut zu zeigen. Und das waren nicht nur die vermeintlichen Schmuddelzeitschriften, die dann bekannt wurden, sondern es sind auch vermeintlich seriöse Zeitschriften wie der Spiegel, Stern oder Konkret, die mit solchen Titeln aufmachten. Und dieses Titelbild vom Spiegel von 1977, das mussten wir abdecken, wenn man das heute so einfach nicht mehr zeigen können. Unter der Überschrift »Die verkauften Lolitas« posiert eine 11-Jährige mit gespreizten Beinen, bekleidet nur mit halterlosen Strümpfen. Das Titelbild missachtet aus heutiger Sicht das Selbstbestimmungsrecht und die Würde des Kindes. Im Zusammenhang mit der sexuellen Freizügigkeit, die die 68er-Generation propagierte, spricht Ulrich Greiner auch von einer Schamvernichtungskampagne. Ihr Ziel bestand darin, alle Schambedürfnisse und Intimitätsbedürfnisse als Relikte einer bürgerlichen Kultur zu begreifen, die es zu überwinden galt. Mit ihrer verlogenen Doppelmoral, die Sexualität ganz allgemein tabuisierte, Homosexualität und voreheliche Beziehungen unter Strafe stellte, heimlich aber Seitensprung, Missbrauch und Vergewaltigung praktizierte, hatte diese bürgerliche Kultur, so glaubte man, das Recht verwirkt, die freie natürliche Entfaltung der Individuen noch länger zu behindern, durch leere Rituale, strafbewehrte Verhaltensregeln, sinnlose Kleidervorschriften. 1970 hatte es die Bundestagsabgeordnete von Bodmer gewagt, in Hosen in den Bundestag zu kommen und erntete eine Empörung, die dazu führte, dass also viele Zuschriften dazu kamen, wo sie also unter anderem als unanständiges, würdeloses Weib, superrote Adlige beschimpft wurde. Und damals war das fast der Untergang des Abendlandes, dass Frauen also in Hosen auftraten. Einen breiten Raum in der Bonner Ausstellung nimmt der gesellschaftliche Umgang mit der Homosexualität ein. Während Frauen, die Frauen liebten, nichts zu befürchten hatten, sah das für schwule Männer ganz anders aus. Im Bereich der Homosexualität gab es sicherlich den größten Wandel. Also von der Strafbarkeit nach § 175 des Strafgesetzbuches, wo in den 50er und 60er Jahren noch bis zu 4000 Verurteilungen pro Jahr erfolgten, hin doch zu einer weitgehenden Anerkennung auch gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Es war ein weiter Weg, der auch heftig umkämpft war. Dass das Private immer auch politisch ist, das zeigt die Ausstellung anhand zahlreicher Exponate. Und auch, wie tiefgreifend sich Geschlechterbeziehungen und Sexualmoral gewandelt haben. Die Kuratorin Dr. Cornelia Lobmeier kommt zu dem Schluss. Wir sind inzwischen sehr viel liberaler, pluralistischer geworden und insgesamt, glaube ich, entspannter, was die Fragen Umgang von Sexualität und Sexualmoral betrifft. Es gibt sicherlich inzwischen eine Vielzahl von Lebensentwürfen, die gelebt werden können und auch akzeptiert sind weitestgehend. Das Bewusstsein aber auch, dass jeder Mensch ein Recht hat auf ein selbstbestimmtes Leben und ein Recht auch auf sein eigenes Schamgefühl, das ist sicherlich auch eine wichtige Erkenntnis.